Schon im Alten Testament beginnt der Teufel seine Rolle zu spielen, wenn er auch noch weitgehend in Jahwe, der Gottpersönlichkeit, wohnt. Ernst Bloch zieht die alttestamentarische Linie hinüber ins Christentum. Im Frühchristentum tritt es noch offener zutage, dass der Gott, der die unaufhörliche Verhinderung des Guten verursacht, der Krankheit und Pestilenzen, Kriege und Elend aller Art schickt, dass dieser Gott urböse sein muss. Urböse. Das klingt im Alten Testament auch an mit dem Bild eines eifersüchtigen Rachegottes. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber doch ist der Dualismus von Gut und Böse, das himmlisch-höllische Kontrastprogramm, bereits in der Schöpfungsgeschichte mit dem Auftritt der Schlange im Paradies enthalten.